Nach dem Mix des Holiday for a Sampler, der Platte, nun drei Tracks von der CD Rhetorical Islands. Eine CD, die bei Zenufo Editions erschienen ist, 2013. Und die drei Stücke sind der zweite, sechste und siebte Track. Ein Stück, also Material, das er zusammengestellt hat und in ähnlicher Weise wie gerade bei den anderen Aufnahmen bearbeitet hat, hören wir einfach die drei Tracks nacheinander. Die sind alle relativ kurz, 2,5 Minuten ungefähr. Ja, das war die dritte Aufnahme, der dritte Track von Rhetorical Island, der CD von Giuseppe Ilasi. Und es geht gleich weiter mit einem Track von Simon Wetham. Simon Wetham war auch am 12.06.2016 im Rahmen des Blurred Edges Festivals beim H7 Club und auch den Tag davor, am 11. bei dem Abend von Stark Bewölkt, wo er eine Solo-Performance gemacht hat. Jetzt eine Aufnahme von dem Label Tausendfüßler, und zwar von 2009, Simon Wetham. Die trägt den Titel, die CD, das ist eine Mini-CD, nein, das ist keine Mini-CD, das ist normale Größe. Von der Titel ist D/R, also relativ kryptisch. Es geht um, soweit ich das in den Liner Notes von Simon Wetham erschließen konnte, um ein Projekt, an dem Simon Wetham beteiligt war. 2008 war er mit einer Gruppe von britischen Performance-Künstlern in Tallinn, Estland, um neue Zusammenarbeitsformen auch auszuprobieren, zu experimentieren damit. Und das Projekt, sozusagen der Fokus des Projekts, war auf Dekonstruktion, Rekonstruktion. Und Näheres konnte ich jetzt dem Text nicht entnehmen. Auf jeden Fall heißt der Track, den ich gleich einspielen werde, Yoko, und ist 2009 bei Tausendfüßler erschienen, dem Label in Hamburg von Gregory Büttner. Das hören wir jetzt, Yoko. ja mit einem leisen Beginn und einem leisen Ende. Yoko, der Track von Simon Wathams CD D/R. Die Liner Notes geben es insoweit Informationen darüber, dass es praktisch mehrere Performances bei dem Projekt gab, von dem ich gerade sprach, in Tallinn, und dass die dritte Performance dieser eingeladenen Künstler eine Reaktion auf das, was vorher war, darstellte. Und da hat eben eine Person namens Yoko Ishiguro Folgendes getan: geraucht, gekocht, ihre Haare gewaschen, eine Banane gegessen. Und das daraus, aus den Aufnahmen dessen, hat Simon Wathams nun den Zusammenschnitt gemacht, den wir gerade hörten. Mit einem ähnlichen Ansatz arbeitet auch Clara Lewis, eine ganz junge Musikerin, die aus einer Musikerfamilie stammt und mit 23 Jahren schon mehrere CDs rausgebracht hat, auch so ein bisschen gehypt wird. Hören wir da mal einen Track an, und zwar von der aktuellen CD 2, den Track, der auch 2 heißt, und der klingt so. Thank you. Clara Lewis mit dem Track 2. In der Jungle World am 30. Juni ist ein Artikel über die Musikerin Clara Lewis erschienen und auch speziell über die aktuelle CD. Diese CD ist bei Edition Mego, also dem Wiener Label, erschienen und 2 ist der dritte Track. Und ich finde, dass die Besprechung in der Jungle sich ein bisschen um eine Position rumdrückt. Also ich finde, dass die Musik schon an der Grenze zum Kitsch ist. Betitelt ist der Artikel in der Jungle World oder im Dschungel. Das ist ja die Beilage bei der Jungle World mit der Überschrift Melodien aus polnischen Bahnhöfen in Clara Lewis Musik verschwimmen die Grenzen zwischen Komposition und Umgebungsgeräuschen. Gut, das sind so Allgemeinplätze, die natürlich immer stimmen. Und dann geht der Artikel mehr so drauf ein, wie also das TOO verständlich sein kann. Natürlich kann es in mehrerer Hinsicht verständlich sein. TOO ist eben ein kurzes Wort, das so für sich in den Raum gestellt. Kurze Wörter meistens mehrere Bedeutungs- oder können Verschiedeneres bedeuten. Was nun eigentlich die Musik dann im Einzelnen betrifft, dazu hält sich der Artikel eher raus. Also es ist dann mehr so ein bisschen biografisches von ihren Eltern, die eben auch als Künstler arbeiten. Der Vater ist Musiker und die Mutter arbeitet auch ebenfalls im künstlerischen Bereich und wie das dann so alles zusammenging und ob sie damit klarkommt und so weiter. Also auch ein bisschen was Paternalistisches ist auch dabei, ist eben eine junge Musikerin aus dem schwedischen Uppsala und die eben solche Sachen macht, wie wir gerade gehört haben. Und warum sage ich jetzt, dass es ein bisschen kitschig ist? Ich finde dieses Einspielen von klaren Tonhöhen in Zusammenhang mit den Umgebungsgeräuschen, die dann auch noch so ein bisschen stur gepattert sind, tendiert dann zu deshalb zum Kitsch, weil es dann so eine Stimmung evoziert, die nicht aus dem Material ist, sondern da rein intendiert ist. Okay, das ist natürlich auch eine ästhetische Diskussion, die man länger führen müsste. Jetzt nun zu einer Entdeckung, die ich letzte Woche hatte, und zwar Milan Grigar, ein Musiker, der mir bisher überhaupt noch nicht bekannt war, obwohl er eigentlich in Bereichen arbeitet, die mich immer interessieren, nämlich der Verbindung von grafischem oder performativem und akustischem. Bevor ich jetzt da nun weit aushole, lasse ich eine Sendung des Tschechischen Rundfunks zu Wort kommen oder spiele ich ein, die ein Feature gemacht hat über ihn. Es geht circa 10 Minuten, wo er auch dann selbst zu hören sein wird und kurze Ausschnitte, später dann längere Ausschnitte von einer seiner Performance. Jetzt also das Radio-Feature von Tschechischen Radio, das am 1.3.2015 gesendet wurde. Der Klang im Bilde, die akustischen Zeichnungen von Milan Grigar. Visuelles und Akustisches heißt eine Ausstellung, die noch bis April in der Städtischen Galerie in Prag zu sehen ist. Sie zeigt einen retrospektiven Ausschnitt aus dem Schaffen des tschechischen Künstlers Milan Grigar. Dieser beschäftigt sich in seinen Werken seit bereits 5 Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Klang, Bild und Raum zueinander. Maketa Kachlikova stellt in den folgenden Minuten Milan Grigar in einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Kultursalon vor. Die Verbindung von Bild, Raum und Klang charakterisiert das Werk von Milan Grigar. Auch andere Künstler arbeiten mit Klängen, sie nutzen diese meist aber nur als Begleitung zu ihren Installationen. Bei Grigar bildet der Klang eine Einheit mit dem Bild und erweiterte Dimension. Bei der Vernissage seiner Ausstellung erläuterte Grygar gegenüber dem tschechischen Rundfunk: Die Einbeziehung des Klangs war eine Frage der weltweiten Kunstentwicklung. Ich habe mich bemüht, mit dieser Entwicklung irgendwie Schritt zu halten. Das war der wichtigste Impuls. Sehr wichtig sei der Rhythmus in der Musik und der Rhythmus in der bildenden Kunst seien gleich. Sie hätten dieselbe Dimension, meint der Künstler. Grygar stellt den Klang aber nicht mit Instrumenten her, sondern zum Beispiel mit einem Stück Holz, mit Draht, einer Blechschachtel oder einem mechanischen Spielzeug. Dabei lässt er sich von den Geräuschen im Alltag inspirieren, wie etwa Vogelgesang oder Kindergeschrei. Milan Grygar: Es war Anfang der 1960er Jahre. Damals habe ich danach gesucht, die Zeichnung im Klang räumlich wiederzuspiegeln. Es dauerte etwa anderthalb Jahre, bis ich den Dreh herausgefunden hatte. Im Rückblick erscheint es sehr einfach, aber die Anfänge waren nicht so leicht. Ich habe viele Zeichnungen gemacht, die der akustischen Zeichnung vorausgingen. Danach kam ich zu dem Schluss, dass das, was wir sehen, und das, was wir hören, eine Einheit bilden, die durch den Rhythmus vereinigt wird. Dieser Rhythmus kann zugleich sowohl mit dem Gehör als auch mit den Augen wahrgenommen werden. Das war der Anfang meiner akustischen Zeichnungen. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin der aktuellen Ausstellung, Hanna Larvová, bezeichnet das Schaffen von Milan Grygar als einzigartig in der tschechischen Kunst. Sein Werk entzieht sich allen hierzulande etablierten Kategorien und kann nicht mit ihnen koexistieren. Es resoniert eher die westeuropäische Kunst als die einheimische Szene. Ein wichtiger Moment war, dass Milan Grygar Mitte der 60er Jahre den Klang und dessen Raum in sein Schaffen einbezog. Seitdem ist der Klang ein untrennbarer Teil aller seiner Werke. Von akustischen Zeichnungen, Überzeichnungen, gezeichnete Partituren bis zu Objekten wie den aktuellsten Sachen, die eben auch in der laufenden Ausstellung zu sehen sind. Sie heißen Antiphonen, wobei der Name andeutet, dass sie etwas mit dem Klang zu tun haben. Die Ausstellung Akustisches und Visuelles in der Prager Stadtgalerie zeigt die wichtigsten Themenbereiche, an denen Grygar in den letzten 50 Jahren gearbeitet hat. Die Namen der Zyklen verweisen in der Regel auf den Klang. Man sieht tonplastische Zeichnungen aus den 70er Jahren und lineare Partituren aus den 80ern, die an die Aufzeichnung von Klangwellen erinnern. Die 90er Jahre sind mit dem Bereich Polemiken über das Quadrat vertreten. Es sind quadratische Bilder, wobei eine Gerade die schwarze Unterlage durchschneidet. Den größten Teil der Ausstellung bilden aber die bereits genannten Antiphonen, die Grygar seit der Mitte der 90er Jahre schafft. Dafür malt er große farbige Bilder. Was kann man über die Farbe sagen? Sie ist für die Malerei wichtig. Jede Farbe hat eine andere Ausstrahlung. Die Arbeit mit der Farbe ist für mich von großer Bedeutung. Mittels einer Analogie wird auch der Klang durch die Farbe dargestellt. Die Farbe hat ihre Wirkung, genauso wie der Klang in der Musik. Das Ausdrucksmittel ist also die Farbe. Geometrische Formen sind ein weiteres charakteristisches Motiv dieser Bilder. Auf einem Gemälde gibt es ein Quadrat, das von einem Kreis umschlossen wird. Es geht um die Konfrontierung des Quadrats und des Kreises. Sie ist grundlegend für dieses Bild. Die Bilder erinnern an Werke der tschechischen Vertreter des Konkretismus aus den 60er Jahren. Grygar gehört auch derselben Generation wie sie an. Er wurde 1926 geboren und studierte an der Prager Hochschule für Kunstgewerbe UMPRUM. In den 50er Jahren malte er figurative Bilder, in den 60er Jahren wechselte er aber zur abstrakten Kunst. 1965 entstanden seine ersten akustischen Tuschezeichnungen, die er mit einem Stück Holz oder einem Schilfrohr auf Papier auftrug. Seitdem ist der Klang ununterbrochen im Werk von Grieger präsent. Ab den 80er Jahren schuf Grieger sogenannte Schwarzbilder. Sie sind nicht nur zweidimensional, sondern können auch ertastet werden, sind also dreidimensional. Seit den 60er Jahren stellt Grieger im In- und Ausland aus. Seine tonplastischen und akustischen Bilder, die sogenannten Partituren, haben auch Musiker und Komponisten dazu inspiriert, die Werke des Malers musikalisch zu gestalten. Von besonderer Bedeutung war die Zusammenarbeit mit dem tschechischen Agon Orchestra. Diese Partituren sind eine besondere Sache. Sie dienen als Vorlage für Musikimprovisationen. Die Musiker interpretieren nach meiner Vorlage ein Musikwerk. Vor der Aufführung kommt es aber immer zu einer Debatte mit dem Maler. Die Musik entsteht auf dem Grund einer Einigung. Die Musiker interessieren sich dafür, was ich als Maler im Sinn gehabt habe. Jede Partitur geht von einer Idee aus. Es ist wichtig, dass ich diese Idee den Musikern mitteile. Ich gebe ihnen zwar Freiheit, es ist aber keine willkürliche Freiheit. Es bestehen gewisse Einschränkungen, eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Trotzdem könne jeder Musiker sein Bild unterschiedlich interpretieren. Es gebe nicht dieselben Grenzen wie bei der traditionellen Musik. Das gelte auch für die lineare Partitur aus dem Jahr 1981. Die Partitur besteht aus horizontalen Linien. Diese bedecken das ganze Blatt. Sie ist von links nach rechts gezeichnet. Die Linie endet auf der rechten Seite mit einer Abweichung in der Farbe und in der Zeichnung. Sie geht nach oben, nach unten oder geradeaus. Und der Interpret spielt die Linien auf seine subjektive Weise. Für die Interpretation einer anderen Partitur, der Partitur der alten Maschinen, benutzte das Agon Orchestra alte Plattenspieler sowie eine Schreibmaschine. Die Komposition wurde 1994 bei einem Konzert im Agneskloster in Prag aufgeführt und kürzlich im tschechischen Rundfunk gesendet. Diese Partitur entstand auf Grundlage einer Illustration aus einem alten deutschen Buch über Maschinen. Ich habe einige Elemente daraus genommen, verschiedene Walzen, Pendel und Apparate, die ich in Form einer Collage in ein Notenheft übertragen habe. So habe ich den musikalischen Klang geschaffen. Die musikalische Freiheit ist dabei groß. Sie beruht auf der subjektiven Herangehensweise der Musiker. Der Zauber der Sache liegt auch darin, dass es sich um ein multimediales Werk handelt. Das Buch bzw. die Buchillustrationen werden auf eine Wand projiziert. Der Zuhörer kann so das Visuelle und die Akustik miteinander vergleichen. Soweit das Feature aus dem tschechischen Rundfunk von 2015, vom März 2015. Nun eine Aufnahme von und mit oder mit von Milan Grieger, und zwar aus seinen akustischen Zeichnungen, Acoustic Drawings. Es gibt ein Foto, ich weiß nicht, ob jetzt diese Aufnahme auch so entstanden ist, und das Foto zeigt ihn, wie er praktisch hinter einer Papierwand ist und die Beine und die Arme haben praktisch Löcher durch dieses Papier, durch diese Papierwand, kommen durch Löcher durch diese Papierwand und bearbeiten die Papierfläche mit Farbe, mit verschiedenen Materialien, und das ist wohl auch das auch das Material, was dann den Klang gemacht hat. Und wie sich das anhört, können wir jetzt hören. Thank you. Thank you.